Jetzt wird für uns eine große Freude, wenn Sie sich unseren Schulgarten am Kinderspielplatz anschauen würden. Herzlichen Dank. Da müssen wir euch ja bestimmt besuchen, nachdem ihr solche schöne Blumen gebracht habt, ja? Also. Und Minister Georg Ewald. Und solche schöne Hühner habt ihr auch. Also Freundschaft. Freundschaft. Und jetzt nochmal den anderen Genossen noch hier. So. Also, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ja? Freundschaft. Ich begrüße Sie mit großer Herzlichkeit, begrüße die Genossin Ulbricht und die Genossen, Mitglieder und Kandidaten des Politbüros. Ich darf Ihnen berichten, dass bis gestern Abend über 300.000 Genossenschaftsbäuerinnen und Bauern und Landarbeiter die Ausstellung besucht und studiert haben. Das sind 25% mehr als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Zur gleichen Zeit waren über 2.500 ausländische Gäste hier aus 45 Ländern. Das sind mehr als im letzten Jahr auf der ganzen Ausstellung hier waren. Außerdem waren 1000 westdeutsche Gäste hier, darunter 750 Bauern. Sie waren einverstanden mit der Vergenossenschaft? Sie waren einverstanden, jawohl. Ausgezeichnet. Herzlich willkommen in Markleberg. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, das freut mich sehr. Vorsicht, genau. Geht von vorne? Ja, das ist ein Hybrid hier. Miss von vorne, Hybrid kommt. Da steht der nächste schön. Du musst mit Schnur arbeiten. Leider. Du musst neue Technik abnehmen. Bis 1964 und weiter bis 70 zeigt die Entwicklung der Erträge. Die rote Kurve zeigt die Entwicklung der Arbeitsproduktivität. Und hier ist interessant zu sehen, dass ab 1960, nach dem sozialistischen Frühling, die Arbeitsproduktivität einen kolossalen Sprung nach oben macht. Die Steigerung der Arbeitsproduktivität 1950 gleich 500% und 1964 212% ist wohl einmalig in der Steigerung. Ebenso die Steigerung der Produktion, der Marktproduktion von 1950 gleich 100% auf 182% 1964. Das macht uns auch Westdeutschland nicht nach, diese Zuwachsquote. Freundschaft! Genosse Staatsrat, die LPG, die hier in der Halle 10 ausgestellt haben, haben hier einige Produkte aus ihrer Genossenschaft mitgebracht. Wir möchten Sie dazu bitten, zu einem kleinen Frühstück mitzukommen. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke. Das ist meine Frau hier. Das ist ein Präsentkorb von der LBG, war der Ulbricht Dahlen. Für Dahlen? Selber, ja. Herzlichen Dank. Grüßen Sie, Genossenschaftsbauern. Danke. Wissen Sie, ich erinnere mich noch, dass auf Ihrem Erntefest die Genossenschaftsbauern so eine schöne Ballade über ihre Geschichte erzählt haben. Das werde ich nie vergessen. Nein, das ist auch jetzt noch ein großes Erlebnis und ein Erzählen immer wieder. Das war auch schön geschrieben. Ne? Ja? Die Inge hat da mitgespielt. Ja, gut. Da war ein Genossenschaftsbauer dabei, der hat geschildert, wie er früher also die Futtermittel um die Ecke gebracht hat. Ja? Das war ausgezeichnet dargestellt. Also, ich grüße Sie nochmal. Alles Gute. Alles Gute, danke. Grüßchen, die Frauen vor allem. Ja, nicht vergessen. Und die Jugend. Ja, danke. Kulturarbeit. Und dieses Programm ist auch gleichzeitig einstudiert worden, um mitzuwirken beim zentralen Erntefest in Neubrandenburg. Neubrandenburg? Ja. Ja, ja, gut. Wir sind ja noch aus dem Bezirk Neubrandenburg und da ist es ja nun unsere erste Aufgabe auch, da mitzuwirken. Das ist, wie sich Neubrandenburg geändert hat. Ja. Es war früher so ein rückständiges Gebiet. Ja. Aha. Ja. Jetzt habt ihr Dorfensembles und alles Mögliche. Ja. Na, es sind eine Menge Mitwirkende, die bei uns tätig sind. Begonnen haben wir mal mit einer Gruppe von 5 Personen, einer Mandolinengruppe 1952. Und daraus hat sich dann das im Laufe der Jahre das gesamte Ensemble entwickelt. Das ist ein Ensemble oder ein Ortsensemble? Ein Ortsensemble. Wir sind ein Dorf. Etwa 2000 Einwohner. Was für eine LBG haben Sie dort? Wir haben eine, ja, wir haben Typ 3 und außerdem auch Typ 1. Ja. Gut. Wir haben mehrere Ortsteile bei uns und dadurch haben wir 3 LPG in Typ 1 in jedem Ortsteil. Und in Gramsow selbst ist die größte LPG eben Typ 3. Mit 1000 Hektar. Gut. Also, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für den freundlichen Empfang und die schöne Musik, ja? Grüßen Sie alle Genossenschaftsbauern dort und alle Einwohner des Dorfes, ja? Dankeschön. Und in Neubrandenburg sehen wir uns wieder, ja? Jawohl. Ja. Ja. Entwickelt, wenn die Bäuerin sich schneller entwickelt. Ja? Das ist der Zweck der Halle, meiner Ansicht nach. Auch in der Durchsetzung gerade der Ordnung, Disziplin in der Ältigen, die Frauen. Ich möchte nur sagen, Sie sagen richtig, dass Sie unsere Männer auch gute Ergebnisse bringen, aber bei der Aufzucht der Kleintiere, wie Ferkel und Kälber und Jungtiere, da sind doch unsere Bäuerinnen die geeignetsten. Wir haben auch tatsächlich für uns in der LPG und anderen auch die besten Ergebnisse, wo da die Bäuerinnen tätig sind. Ja, aber habt ihr so eine Aufstellung, ja, dass früher, wo die Männer im Stall bei der Kleintieraufzucht, ja, dass so viele Ergebnisse waren und jetzt bei den Frauen so viel, ja? Bei uns in der LPG, ja. Wir haben jetzt, ja, habt ihr hier die Aufstellung? Hier innerhalb der Halle. Ja? Es ist doch, das ist doch wirklich eine Tatsache, dass für das Kleinvieh ist die Frau am meisten geeignet, ja? Ein Tier will eben auch menschlich behandelt werden, möchte ich mal sagen, ja? Und Kleinen, wir haben doch schon x-mal haben wir Beispiele gebracht in der Presse, ja? Wo die Viehzucht, also besonders die Kleintierzucht, da niederlag, nicht? Und wie die Frauen es in die Hand genommen haben, natürlich gut, es gibt doch schlechte, wa? Ich meine, es gibt gute Hausfrauen, die schlechte Hausfrauen. Machen wir uns mal nichts vor, ja? Es gibt Frauen, die vorne was aufbauen mit dem Hintern, entschuldigt mal, nicht, was sie dreimal aufgebaut haben, ja? Ich meine, es ist nicht alles, nur weil so eine Frau ist, ist so gut, ja? Aber Tatsache ist, dass sich für die Kleintieraufzucht besonders die Frauen geeignet sind, ja? Und Tatsache ist auch, dass in vielen LPGs immer noch die Männer da sind, ja? Also jetzt müsst ihr aufzeigen bei euch, ja, wie war das früher? Was hat sich gebessert durch die Frauen, ja? Und vor allen Dingen, dass die Frauen sich auch mehr Kenntnisse aneignen müssen, ja? Auch materiell für soweit ich weiß, ja. Soweit ich weiß, ist die Ausbildung der Männer, auch der Männer für die Viehzucht immer noch stärker als der Frauen, insgesamt genommen, ja? Ja, weil wir haben bei uns eben die Frage der Qualifizierung oft zu kompliziert gemacht wird. Wir haben bei uns die ersten Lehrgänge organisiert für Fahrerlaubnis, auch Rinderzucht, die beginnt jetzt mit Feldwirtschaft in der LPG. Ja, das wir richtig. Haben nur 3 Frauen in der Schweinehaltung, die bilden wir aus, auch in der LPG über den Mentor. In der LPG können wir sie qualifizieren, aber wenn sie erst nach Marchieren fahren muss, 8 Kilometer, dann muss sie umziehen, wenn alles zugehört, dann wird das schon nichts mehr. Und diese sind hier in der Halle? Ja, das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Da nicht ran. Wie gesagt, das hängt alles vom Vorsitzenden ab. Alles vom Vorsitzenden. Ja, da kann sich die Frau abstrampeln, also wie sie will. Ja, ja, stimmt. Das hängt alles. Und diese Frage zum Beispiel, ja? Ja, dass man im Orte qualifizieren muss. Die Qualifizierung, wir kommen hier habt zu. Habt ihr gute Beispiele da? Wir haben gute Beispiele Typ 3 und auch Typ 1. Bei der Durchsetzung Betriebsordnung und Ordnung und diesen Fragen auch die Frauen die besten Verbündeten sind. Eben. Denn die meisten Frauen sind für Ordnung und Sauberkeit. Und wenn da der Vorsitzende diese Fragen anstrebt, hat er die tüchtigen Bäuerinnen immer auf seiner Seite. Klar, aber er muss sie anstreben. Muss er muss wissen, anstreben. Was er an den Frauen hat. Die Frauen müssen mehr Einfluss im Vorstand durchsetzen. Ja. Den Einfluss im Vorstand, den die Frauen mehr durchsetzen. Da sind sie zum Teil auch die Schwachen. Ja. In den Vorstände. Ja. Nicht, dass sie nur an den Frauen? Ich glaube es nicht. Nein, das sage ich nicht. Nee, hat er nicht gesagt. Aber er hat recht. Wo die Frauen wirklich an sich durchsetzen. Das hat aber alles in der Viehbrigade, in der Friedzug, in der Aufzucht, in allem ist das prima. Ja. Nee? Ja. Und da kann man den Unterschied auch erkennen. Ja, ja. Auch die kulturelle Arbeit, die in den LPG lässt noch viel zu wünschen übrig. Überhaupt die kulturelle Betreuung für die Bayern, für die jungen Menschen. Die fehlt, in manchen Dörfern fehlt das noch. Das müssen wir machen. Das ist doch jeder mal im Dorf. In jedem Dorf finde ich mal einer, der die kulturelle Betreuung in der Hand nimmt. Aber ich muss dir mal sagen, kennst du Dahlen? Kennst du Dahlen? Ja? Also Dahlen ist wirklich ein Beispiel dafür, also es hängt wirklich am Vorsitzenden und am Vorstand, ja? Wenn der Vorstand versteht, was für eine große Bedeutung die kulturelle Arbeit hat für die Produktion, ja? und für die Menschen überhaupt, für die Atmosphäre im Dorf, ja, dann also ist es in Ordnung. Ja? Wir haben das ja bei Ihnen gesehen am Erntefest. Da sind Sie also auf dem Erntefest aufgetreten, haben Sie eine ganze Ballade gemacht. Wie habt ihr genannt? Ballade, wie hieß das? Ja, wir bringen dann auch ein Stichwort nicht Ballade. Zum Bier. Ja, nicht? Was? Von ich zum Bier, ja. Und da sind Sie, die früher selber also zurückgeblieben waren, die sind aufgetreten. Und ich vertrete. Ja, und sind, haben, jeder hat ein Parteien. Oder geklaut haben und so weiter. Ja. Oder rückständige Auffassung hatten. Heute lachen Sie darüber, ja. Und das ist richtig, man muss über seine eigenen Fehler lachen können, ja, wenn man drüber weg ist. Ne? Die Frauen brauchen sich doch nicht im Vorstand durchzusetzen, das ist doch Unsinn. Natürlich. Der Vorstand muss doch nur so zusammengesetzt sein, dass also entsprechend genügend starke Frauen drin sind. Und dann ist es doch klar. Bloß wie der Vorstand sich zusammensetzt, das bestimmt doch nicht irgendwer. Das geht doch nicht von Pförtner oder von der Steuerfrau aus oder was. Sondern da gibt es eine Parteiorganisation im Betrieb, da gibt es eine Parteileitung, da gibt es einen Vorsitzenden. Ja. Und die müssen doch eine Konzeption haben, wie die Zusammensetzung des Vorstandes gemacht wird. Ja. Er muss eine gute Voraussetzung bloß, bringen, ne? Natürlich muss er das. Alles, wenn das so einfach wäre, wären wir ja weiter. Oftmals werden auch viele Dinge zu Problemen gemacht, die an für sich das Normalste vom Normalen sind. Ich meine, wenn die Genossenschaft 52% Frauen hat, dann muss eben der Vorstand auch 52% Frauen haben. Das ist doch ganz normal. Hast du völlig recht? Ja. Nach der Logik hast du völlig recht. Ja, aber wir sind in der Praxis nicht so. Ne, anders hast du Praxis doch nicht so. Das ist doch recht in der Frage. Ja. Dass doch der Vorstand und Parteileitung der Einfluss nehmen müssen, um eben die besten Baule mit dem Vorstand zu kriegen. Ja, und diesen Leitungen diese Frage nicht klar ist, und das kommen die Frauen ich auch, nicht. Ob das die besten sein müssen. Weil im Vorstand viel Beste gemacht werden. Es ist nämlich so, wenn jemand hausen von einer Frau, wo man sagt, die schreit immer negativ, die kritisiert nur und so weiter. Aber Herrgott, nochmal, nimm sie doch in den Vorstand rein. Die kann wenigstens reden. Wenn die jetzt noch negativ redet, dann tut die positiv. Hanne, du rennst doch offene Türen ein, ja? Er gehört zu den Vorsitzenden. Natürlich, das ist ein typisches Beispiel. Jawohl. Aber er gehört doch zu dem Vorsitzenden, der sich also für die Frauen, für die Entwicklung der Frauen interessiert, ja? Also ihm musste das gar nicht sagen. Er weiß es, ja? Und ihm musste das auch nicht sagen. Die sind die Leidtragenden, die sind ja nicht da, die du meinst, ja? Die sind ja nicht da. Die anwesenden Bäuerinnen sind ja ganz einverstanden. Die anwesenden Bäuerinnen sind ganz einverstanden. Verstehst du, ja? Aber der Witz ist ja, dass es darf nicht mehr so sein, dass immer nur Einzelne das machen, ja? Und die Vorsitzenden, die sich wirklich um die Frauen kümmern, ich meine nicht um Frauen kümmern in dem Sinne, dass sie den Arm hascheln, also auf die Schulter schlagen, ja? Weil dass sie die Kräfte, die Frauen haben und die Talente, die sie haben, dass sie die für die Genossenschaft ausnutzen. Du weißt es doch alles. Für dich ist alles schon selbstverständlich hier mal. Du spuckst hier große Bogen. Er weiß es, er sprach den Frauen mit Kleidung nicht wahr, er hat genügend also für ihre Kinder übrig und für die kulturelle Betreuung. Für die ist es alles selbstverständlich, ja? Aber guck doch mal vorhin, wie viele FPGs haben wir? Um die Männer zu kümmern. Das haben wir aber die Frauen abgenommen. Bei ihnen müssen die Männer um die Gleichberechtigung schon kämpfen, nicht? Ja. Dadurch, ich meine, aber das ist doch klar. Bei der ernsten Frage, ja? Das ist doch klar. Wir können doch nicht in diesem Tempo weitermachen, wie wir das bisher machen, ja? Nee. Und wir müssen darum, also um die, das sind doch einfach im Kopf rückständige Auffassungen, ja? Was die Vorsitzenden, die keine Frauen im Vorstand, es gibt doch immer noch viele, die haben ein, zwei Frauen im Vorstand, ja? Das ist doch nicht mehr, wenn eine Frau im Vorstand ist, was soll sie denn dort machen? Die traut sich doch gar nicht zu machen, ja? Und die Männer sitzen bis um 12 Uhr in der Nacht, rauchen und trinken ihr Bier, ja? Das kann doch eine Frau sich gar nicht leisten. Die kann doch nicht also 6 und 7 Stunden hintereinander sitzen, ja? Nicht, weil sie physisch nicht in der Lage ist. Kann das? Aber das wird doch meist gemacht. Stimmt's oder nicht? Und dann sagt eine Frau natürlich, nee, in dem Vorstand gehe ich nicht. Ist doch klar, das kann sie einfach nicht machen, ja? Nicht? Sie kann ja nicht ganz ihre Familie. Und die hat doch keine Rückendeckung. Wenn sie einer, zwei, dann haben die doch keine Kraft, ja? Ja, wenn sie 50% drin sind, wie du sagst, dann ist eine andere Sache, ne? Ja, dann sagen die Männer noch, das steht jetzt nicht zur Debatte. Natürlich steht nicht zur Debatte. Ich bin selbst im Vorstand. Ja. Sie sagten erst, dass sie natürlich auch Kultur muss natürlich auch in diesen Fragen Frauen in Leitung und in der Produktion mitsorgen, dass die Fragen, was sagen um die Kinder, Kindergarten, Kinderhaut und diese. Wir haben jetzt bei uns hat die Frage. Ich sage so, im Augenblick, der Minister ist ja hier drüben ist die Palette, macht noch ein bisschen frei dort. Brauchen wir nach dem Komplex, wie das projektiert ist, wie viele Elemente? 19, ja? 19 Bauelemente. Natürlich bei einer Spezialisierung, also die so vorgenommen wurde wie in der Bauindustrie, dann kannst du sie nur von Rostock und von Erfurt und was weiß ich alles holen. Aber wir sind ja der Meinung, dass ein Stalltyp keine 19 Bauelemente haben muss. Und wir demonstrieren ja an diesem Beispiel zum Beispiel hier Dahlen, wo, dass man im Grunde genommen nur 5 Bauelemente haben braucht. Und jetzt möchte ich dir das Beispiel zeigen. Seht mal, wir können sofort dieselbe Kapazität und mit derselben Technik, die im Wohnungsbau auf diese Blockbauweise eingestellt ist, sofort für die Landwirtschaft ausnutzen. Sofort. Brauchen keine neuen Projekte zu bauen, sondern lediglich vielleicht eventuell mal Erweiterung. Ja? Wir haben ja darüber diskutiert. Ja? Aber die Erfurter haben ja das eben demonstriert und sie haben ja deswegen eine solche Konzentration, weil sie, sagen wir, weniger Bauelemente haben. Aber die Bauelemente, die sie haben, die produzieren sie alle bei sich im Bezirk. Jawohl, ganz richtig. Gut, also es geht darum, soweit ich jetzt die Sache also sehe, das Prinzip muss darin bestehen, dass die Baustoffbetriebe im Bezirk, dass die für den landwirtschaftlichen Bau alle Bauelemente produzieren. Ja. Alle 5 oder alle, auch wenn es 10 sind, das ist ganz gleich. Dass alle produzieren, dass nicht für die ganze Republik verantwortlich transportiert wird. Und dadurch wird eine einheitliche Leitung im Bezirk gewährleistet. Jawohl. Das ist die Hauptsache. Jawohl. Und nicht überzentralisiert und alles kommt von Berlin. Gut, bis wann wird denn das angeordnet? Das ist angeordnet mit dem Ministerratsbeschluss, der vorhin erwähnt worden ist, von vor 14 Tagen, wo eine prinzipielle Anordnung getroffen worden ist. In den meisten Bezirken ist das auch möglich, weil also dort die Betonwerke vorhanden sind für Wohnungsbau, wo man diese Elemente auch für Landwirtschaftsbau, wie das hier demonstriert worden ist, machen kann. In einigen Bezirken, wie in Frankfurt, müssen wir noch anbauen dort an die bestehenden Betonwerke, weil also dort im Wesentlichen für Industriebau Beton dort also entwickelt worden ist. Das ist unser Weg und da sind auch Schritte für 66 eingeleitet, um dort zu erweitern. Das eins, ja. Das zweite ist nicht wahr, dass garantiert wird, dass der Teil der Kapazität, der für landwirtschaftliche Bau notwendig ist, dass der Teil der Kapazität garantiert wird. Weil sonst also die Leute vom Buch Industriebau und so weiter, die klauen dann den Bauern also die Bauelemente für den Stallbau. Ja? Ist doch klar. Jawohl. Wir sind jetzt auch dabei, also eine einheitliche Betonbilanz im Bezirk aufzustellen, wo also ersichtlich ist, das ist für Industriebau, das für Wohnungsbau und das für Landwirtschaftsbau. Ja, umgekehrt machen Sie es natürlich auch. Der Döler, der klaut sie wieder aus der Industrie, nicht wahr? Oder aus dem Wohnungsbau, ja? Nicht? Aber ich meine, das Beispiel zeigt doch nur, Genosse Ulbricht. Der hat es gekauft. Na ja, selbstverständlich. Bezahlt das sich. Ja, versteht ja auch, was ich damit gesagt habe. Ne? Bloß ich will ja damit sagen, sieh mal, Genosse Ulbricht, da sind im Grunde genommen 5 Elemente, die dort liegen. Ja? Die kann ich sogar voll mechanisieren, in Kurzständen machen, so wie ich das gesagt habe. Sogar mit Kratzerkette, das ist also die einfachste Lösung. Ja? Es geht nur um was anderes. Das ist kein Musterbeispiel hier. Die verbrauchen hierbei mehr Zement, als das normal notwendig ist. Nein, das ist ja nicht wahr. Wir brauchen hier bei dieser Bauweise überhaupt weniger Zement. Warum? Sie verlangen, das ist ja den Streit, den wir haben, Sie verlangen zum Beispiel Krippenfundamente und alles. Ich brauche doch für die Krippen, ich bin doch Baufachmann selber gewesen, nicht wahr? Ich brauche doch also für Krippen überhaupt keine Grundfundamente. Ich brauche auch nicht für die Außen, da brauche ich also ein Grundfundament von 30 cm, dann kann ich diese Steine alle aufsetzen. Ich brauche auch nicht für die Unterlage keine Fundamente. Das setzt voraus, dass die Bauordnung für Stallbauten vollständig geändert wird. Haben Sie die schon geändert? Da sind wir dabei, das ist noch nicht vollständig geändert. Denn ohne Änderung der Bauverordnung geht die Sache nicht. Warum? Weil Ihre Projektierung, nicht nur das Projektierungsbüro, sondern der Bezirksbau, wie heißt denn der Mann? Der Bezirksbaudirektor, ja? Der hält sich an die alten Verordnungen. Und die Folge davon ist, der verbraucht normal viel Zement wie notwendig ist. Gut, und das muss geändert, die Verordnungen müssen geändert werden. Es müssen die TGL geordnet werden, die Normen müssen geändert werden, die man also der Projektierung zugrunde legt. Ich sage, da muss Präsident Kursel aber mit seiner Akademie auch, denn er bestimmt ja sozusagen die Parameter dafür. Ja? Die Akademie, die muss für wirtschaftliche Rechnungsführung gestellt werden. Weil sonst werden sie immer zu teuer bauen. Ich bin einfach da. Die verbrauchen unser Geld, ja? Ja klar. Dem macht das doch nicht aus, ja? Wenn sie also viel Material verbrauchen, ja, das tut ihnen nicht weh vorläufig. Dann stellen wir so wirtschaftliche Rechnungsführung. Sollte mal sehen, wie billig die projektieren lernen. Da sind wir dabei, das umzustellen. Wieso was anderes machen? Also die kürzesten Entfernungen von den LPG zu den Auslieferungslagern. Und jetzt muss der Produzent, die VVB der Baumaterialindustrie, müssen jetzt die Versorgung dieser bezirklichen bzw. kreislichen Handelsorganisation garantieren. Gut, Moment, jetzt bleibt eine Frage übrig. Das ist die Frage der inneren Ausrüstung. ein Teil der Innenausrüstung kann in den Bezirken selber produziert werden. Ein Teil, ja? Nicht alles. Es gibt also bestimmte Ausrüstungen, können die nicht alle selber produzieren. Also was wird festgelegt? Es wird festgelegt, ein Leitbetrieb, ja, in anderen Bezirken, und der hat für die in die Bezirke das zu produzieren. Und der Bezirksbaudirektor, ja, der muss wissen, wer ist der Leitbetrieber, wer sind die Leitbetriebe, die für die Innenausrüstung verantwortlich sind. Und da muss garantiert werden im zentralen Plan die Kapazität, die notwendig ist, damit die in die Zahl Stellen in der Republik gebaut werden können. Und das hätten sie schon lange machen müssen. Das ist der Sinn, weiter gar nicht. Anders kann man nicht organisieren. Das haben wir also unsere Aufgabe angesehen. Da hat beispielsweise die ganze Versorgung... Was heißt Aufgabe angesehen? Heute an dem Tage, wo die Lämmelschaus ist, sollte alles in Ordnung vorliegen. Jawohl. Nicht in einem Jahr, sondern jetzt sollte alles in Ordnung sein. So war beschlossen. Ja, mein Lieber. Wir hatten die Versorgung. Das ist nicht so leicht. Nicht zu machen. So. Wo gehen wir raus, Schirma? Der kann das bestätigen. Wo gehen wir raus? Hier raus. Nimm doch mal den Schirm an. Schade, der kleine Zwischenteil ist jetzt fehlt. Bearbeiten. Aber so, dass grundsätzlich alle Futtermittel hier angefahren werden und abgekippt in diese Wäsche. Ja. Ich kann bestimmte Futtermittel wie Kartoffeln und Rüben waschen, gleichzeitig waschen, dann nach oben befördern in die hinteren Behälter und da drinnen kann ich dann wieder dämpfen. Außer Kraftfutter und Grünes, also praktisch Grünfutter, wird hier alles abgekippt. Küchenabfälle, Silage und alle Futtermittel eben, ja. Nachdem in diesen Behälter die Futtermittel eingelagert sind, kann ich dämpfen. Jeder Behälter hat dann eine Schnecke, eine Förderschnecke, die einstellbar ist. Und ich kann die Futtermittel dosiert ausbringen, ja. Genauso ist mit Kraftfutter hier ein Vorratsbehälter angebracht. Da wird davon gefüllt. Und sämtliche Futtermittel sammeln sich dann in einer Förderschnecke, gehen durch einen Mischreiser und werden dann nach oben gefördert in Futterverteilungswagen. Der Futterverteilungswagen fährt in den Stall und verteilt automatisch das Futter. Diese Anlage reicht aus etwa bei Einmannbedienung für 2000 Schweine. Ist ein Baukosten, kann wesentlich erweitert werden, indem ich mehr Behälter aufstelle. Ein Dampferzeuger hier. Was kostet die Anlage? Die Anlage, wie sie jetzt hier steht, etwa 60.000 Mark. Das ist geschätzter Preis, denn wir haben das im Kreisbetrieb für Landtechnik gebaut, vor einigen Jahren schon, und ist in der LBG Vorwärts Schönberg etwa fast vier Jahre in Betrieb und hat sich gut bewährt. Man kann Grünfutter mitmischen, das wird vorgehäckselt mit diesem Saftfutterverkleinerer. Ja, es lässt sich wesentlich erweitern. Herr Genosse Bauf, die Sache geht um Folgendes. Also das Objekt ist ja interessant. Schon allein die Lösung, dass ich mit voller Ladung fahren kann, mit Wäsche, Steinlösung, muss gleich mit Neustadt zusammensetzen. Wir haben da wirklich eine gute Lösung gefunden. Aber hier ist ja folgendes Problem, Genosse Bauf. Das ist natürlich das, was du also in der Industrie stellst und für die Landwirtschaft auch, nach Baukastenprinzip x-beliebig zu erweitern. Er ist nun neuerer. Er hat wie viele Jahre schon immer wieder Anträge gestellt an der Industrie in der Zusammenarbeit? Also praktisch seit 1960 befassen wir uns mit diesem Problem. Das ist 1963 vom Institut für Landtechnik Potsdam-Bornheim geprüft worden. Da gibt es eine Empfehlung an die Industrie. Und praktisch ist die Industrie bis jetzt daran vorbeigegangen. Ja? Was heißt denn an die Industrie? Ich war also, wir haben noch eine spezialisierte Industrie, ja? Also wenn Bornheim eine Empfehlung gibt, muss doch die Empfehlung nicht über eine bestimmte Adresse gehen. Also entweder geht es an Generaldirektor der VVB Landmaschinenbau, ja? Entweder das eine, ja? Oder also, wenn die Frage schon geklärt ist und verantwortlich ist dafür meinetwegen Neustadt, in der Spezialisierung des Landmaschinenbaus, nun geht die Empfehlung an Neustadt. Also an wen ging die Empfehlung? An Neustadt ist jetzt gegangen. Jetzt? Ja. Wir haben jetzt die Vereinbarung getroffen, dass wir das Objekt in unsere Entwicklung mit aufnehmen und dass die industrielle Durcharbeitung des Objektes jetzt durchgeführt wird. Wir haben einen Vertrag vorbereitet und auch mit Genossen Bauch jetzt abgesprochen, dass wir von ihm praktisch die Lizenz erwerben. Er hat ein Patent auf das Objekt angemeldet und er wird von uns Lizenzgebühren erhalten, um auch den materiellen Nutzen seiner neuen Arbeit zu erhalten. Und wir haben uns abgestimmt beide, wie er jetzt als Neurer trotzdem als Berater mitwirkt. Denn es ist ja so, dass er noch viele Gedanken hat, die auch in der Anlage weiterentwickelt werden müssen. Wir sind ja noch nicht am Ende. Gut. Gerade wir haben uns früher unterhalten über die Frage der Verwertung von Küchenabfällen. Wo arbeiten Sie? Hier ist im Kreisbetrieb. Ich bin im Kreisbetrieb für Landtechnik in Klarau, Kreis Klarau. Leiter der Abteilung Innenmechanisierung. Solche Abteilungen haben wir im Armenkreis eingerichtet. Das ist deshalb gewesen, weil der Streit immer gegangen ist, welche Anlagen überhaupt auf diesem Gebiet genutzt werden. Ja, aber Genosse Thieme, ich gestatte bitte, da beginnt nämlich unser Streit. Ja. Und ich sage hier mal die volle Wahrheit. Weil ihr nämlich der Meinung seid, dass man unbedingt den Nachweis bringen muss, dass eure Anlage besser ist, nicht wahr? Dass wir für 3 Jahre ein vernünftiges Projekt rausgeführt. Und jetzt werde ich dir mal den Witz der Geschichte erzählen. Nachdem wir nämlich diese Anlage drüben von der Industrie gefordert haben, hier aufzubauen, wir brauchen hier Systeme zu zeigen, um selbst Anregungen den Bauern zu geben, eventuell sogar selber zu bauen mit ihren Komitees, da haben wir dann also den Neurer hierher geholt. Und als sie dann das merkten, dann haben sie schnell, also drüben die Anlage, die können wir uns ja auch noch ansehen, hierher gebaut von Neustadt, die ja auch noch nicht in ihrer Vollständigkeit gelöst ist, nur der Anfang gelöst ist, ja, nicht? Oder zumindest haben wir so was die Wäsche hier und so weiter und so weiter. Ja. Und dann kamen sie an und sagten, streich das schnell blau, nicht wahr? Und warum blau streichen? Damit bloß kein Abstand also zu Neustadt also charakterisiert wird, ja? Sind Objekte, die bereits im Einzelnen industriell gefertigt werden und die nur zusammengestellt sind. Und hier werden wir eine neue industrielle Fertigung vorbereiten. Naja, eben. Ich habe dazu eine Frage. Wir haben uns mit Genossen Bauchführer unterhalten. Wir haben in der Innenwirtschaft sehr viele Probleme zu lösen. Es ist also bekannt, dass wir in erster Sache in der Industrie jetzt die großen 6 zentralen Anlagen lösen und dann die von der Regierung festgelegten Z-Themen. Aber entschuldigen Sie bitte, Genosse Thieme, da brauche ich Riesenbunker, Zementbunker brauche ich dort, ja? Nein. Aber bitte, ich werde das gleich zeigen drüben. Ja? Ich kenne ja die Anlagen nur aus dem FF. Ja? Ich brauche viele Zusatzjahre. Er hat sich Gedanken gemacht, wie ich das also lösen kann, nach Baukastensystem. Ja? Nach Baukastensystem. Wenn ihr eure Gedanken vom der Wäsche dort reingepackt hättet, wäre das prima gelaufen. Meiner Meinung nach ist hier die Grundidee vollständig richtig. Wir haben keine Meinung. Wir brauchen keine Zersplitterung der Industrie vorzunehmen, sondern absolut spezialisiert. Also, selbstverständlich ist die Sache vom Stamm der Leitung nicht in Ordnung. Es muss eine zentrale Stelle geben. Sie haben ein Projekt, Sie bauen Teile zusammen. Sie haben ein Projekt, nicht wahr? Eine zentrale Stelle muss entscheiden. Und jetzt wenden Sie Lotteriemethode an, ja? Wird ausgelost, das ist selbstverständlich. Und also übrigens, die Anlage, die wir industriell herstellen, ist eine Anlage, die bei maximal 1500 Tiere ihre Kapazität beendet hat. Und das ist eine Anlage, die für die zukünftigen Großvorhaben verwendet wird. Aber das interessiert mich jetzt alles gar nicht. Ich verlange von der Leitung in Berlin, beim Landwirtschaftsrat oder bei der VVB, eine klare Entscheidung. Was wird projektiert und was wird produziert? Was wird vorgezogen? Und was kommt nicht rein? Die Entscheidung will ich, und die überlasse ich nicht dem Werkdirektor, ja? Keinem Werkdirektor, sondern die wird in zentraler Stelle entschieden. Und die Ordnung ist nicht durchgesetzt bis jetzt. Jawohl, Genosse Ulbricht, aber hier ist ja noch ein Fehler. Er macht ja einen grundsätzlichen Fehler. Er will 4.500 Anlage, eine Anlage haben mit einem bestimmten Typen. Er will für 3.000 eine bestimmte Anlage, dann komme ich industriemäßig nicht hin. Ich brauche eine Standardanlage wie diese, 2.000, die ich auf 4.000, 6.000 oder 8.000 erweitern kann. Und das ist nämlich bei euch in Neustadt so, ihr wollt eine für 1.500 haben, eine für 1.600, ist schon wieder ein ganz anderes Projekt. Das ist eben falsch, das haben Sie doch eben selber gesagt. Das sind Anlagen, die bei praktisch bei 20 Tieren beginnen. Der eine Bauer will von uns. Aber Entschuldigung, das haben Sie doch jetzt eben so gesagt, wie er es dargestellt hat. Haben Sie doch gesagt. Ja, dass die bei 1.500 auslaufen. Na also, nur eben, nur verstehen Sie doch endlich mal als Ingenieur, ja, dass wir auf Baukastensystem gehen. Gehen Sie mal in das Gebäude hier für die Kooperation, ja. Wenn 10 solche LPG jetzt zusammenkommen, ja, brauchen Sie eine solche Anlage, nicht wahr, in einer bestimmten Größe. Solange die Entwicklung nicht so weit ist, brauchen Sie eine, die kleiner ist, ja. Aber es muss die Möglichkeit bestehen, im mit Hilfe des Baukastensystems diese Anlage zu erweitern. Und deshalb ist Ihr Standpunkt prinzipiell falsch. Das muss klar sein. Wir müssen auf Baukastensystem bestehen bleiben. Und er ist verantwortlich, ja? Ist hey, wer ist verantwortlich? Ja, ich bin verantwortlich. Na, also gut. Also, wiedersehen.